würde so gerne ein Musikstück mit dir machen. Irgendein Liedchen. Was ist das? Das sind die Mikrofone. Kannst du mal da reinbrechen? Hallo, hallo. Jetzt du. Hallo, hallo. Und jetzt mal singen. La, la, la, la. Nein. Nee? Oh, ich würde so gerne ein Musikstück mit dir machen, wo du singst. Hm? Ja? Du interessierst dich mehr so fürs Auseinanderbauen, ne? Okay, dann mach ich das vielleicht einfach mal wieder aus.